das so weitergeht, bin ich fertig mit der Welt. Bin ich fertig mit der Welt. Bin ich fertig mit der Welt. Oh yeah. Nicht aus der Tasche.